den gleichen Weg zu gehen, zu lang darauf vertraut, sich wortlos zu verstehen und nicht bedacht, dass all die Lügen auch vernimmt, wer meint die Wahrheit längst zu kennen und so sicher ist, sie stimmt. Das Leben so oft hinterfragt, doch niemals das Ziel und nie die Ideale, zählen sie doch so viel mehr als ihre Dekadenz, der zu trotzen wir uns einst beschworen hatten und zwar anders, als du es heute meinst. Derselbe Mensch, doch wo blieb der Geist? Eine Zeit, die mehr als ihre kurzlebige Welt verheißt. Große Ziele, längst verraten, falschen Glanz und neuen Plänen, Ideale eingetauscht gegen Neuland unter Tränen. Das Schicksal eines jeden sei dir wichtig, ja mir auch. Doch wo sind die Prioritäten? Es verblieb kein Hauch von dem Gefühl, Verantwortung zu tragen für das, was so nahe liegt, dass du es heute übersiehst. Doch noch immer ist es da. Ein Volk in Ketten, dem Untergang geweiht, verblendet durch die Propaganda, die verheimlicht seine Zeit, läuft ab und keinen stört's, denn noch sind alle gut gelaunt und satt. Neuer Wohlstand macht vergessen, was man aufgegeben hat. Dieselben Menschen, doch wo blieb der Geist? Eine Zeit, die mehr als ihre kurzlebige Welt verheißt. Große Ziele, längst verraten, falschem Glanz und neuen Plänen, Ideale eingetauscht gegen Neuland unter Tränen. Was uns die Stunde schlägt, manche Wege werden sich noch trennen. Doch solange man noch trägt den Glauben tief im Herzen, der erhaben jeden Zweifel bricht, folgt jeder Nacht der neue Morgen, der erstrahlt in neuem Licht und lenkt den Blick auf Dinge, die wirklich von Bestand, auf den Sinn des Kampfes für ein freies Volk in diesem Land. Nie wieder soll ihr Zeitgeist eines lieben Menschengeist verführen. Nie wieder soll dem Feind gelingen, unsere Seelen zu berühren. Denn über allem steht immer noch der Geist einer Zeit, die mehr als ihre kurzlebige Welt verheißt. Dafür zu leben und zu kämpfen, bricht den Schmerz und alle Tränen. Ziel vor Augen, nie erloschen, Fundament zu neuen Plänen. Ja, über allem steht immer noch der Geist einer Zeit, die mehr als ihre kurzlebige Welt verheißt. Dafür zu leben und zu kämpfen, bricht den Schmerz und alle Tränen. Ziel vor Augen, nie erloschen, Fundament zu neuen Plänen.